Lieber bei ihm, dann Verstärker essen. Sehr gut, viel Spaß und wie irgendwessen. Tradition beweisloser Suche nach Klarheit im politischen Lied. Ich aß Waffen mit ihm bei mir, sprach ihn von mir bis zu ihm hin und dachte, Worte sind so schwer und schwerer als geschrieben. Falls du weißt, wovon ich rede, umsonst in der Gegend. Lieber bei ihm, dann Verstärker testen. Sehr gut, viel Spaß, so klingt irgendwessen. Tradition beweisloser Suche nach Klarheit im politischen Lied und jedem Mann bringt. Sehr gut, viel Spaß und wir im Westen. Tradition.